Lies jetzt die Aufgabe 12. Aufgabe 12. Guten Tag. Was kann ich für dich tun? Ich spiele morgen zum ersten Mal Tennis und da brauche ich natürlich geeignete Tennisschuhe. Das ist kein Problem. Wir haben hier eine sehr große Auswahl. Brauchst du vielleicht auch einen Tennisschläger? Nein, danke. Einen Tennisschläger habe ich schon von meinem Freund Peter. Er hat zwei und hat mir den einen geschenkt und ein paar Tennisbälle dazu. Das finde ich aber nett von deinem Freund. So, dann schauen wir mal. Welche Größe trägst du denn?